Null fährt schwing, ich tanz in ne Disco, Nick-Nick-Go oben Swut. Ich tanz ob es trocken, wie leg tanzen Mut. Ich tanz mit früh an Morgen, ich tanz auch über Dach. Ich tanz Buden und Binnen, wie leg tanzen Macht. Wie süffel ich nicht, der erste Mal ein Kort, der einzigsten Dom mit der Besten. Da da mi late, Jimmy, du sag Glöben, könnt ich nicht erst dreh wegen Grades Motesten. Yo, hey, das hör du dat Game, aber wie komm nun mal bloß zu Brain? Beat Meister, give me Echo. Hey, was ist mit Jam Macho? Wie ans in der Disco, nicht allein. Es war nicht fein, Joe dort zu sehen. Denn Bruch wie nicht allein to bring. Wie dann in der Disco, Disco. Wie dann in der Disco, nicht allein. Es war nicht fein, Joe dort zu sehen. Denn Bruch wie nicht allein to bring. Wie dann in der Disco, Disco. Mit Mine Jo, ich tanz mit Junge Dern. Ich tanz Suppe Arbeit, Jo tanzen do ich gern. Ich tanz wie Kaffee und Co, ich tanz so groben Kudder. Ich tanz wie Sunshine und Reh, ich tanz mit Dine Mutter auf. Schied auf Balsam von dort hüft der Bär für de See. Das hier ist meist kein Tanz, ist das ein Schranz auf de Dehn. Wie dumm zieht Dürr und Dapp wie Löwen, Hail und Day. Wie tanz der Disco Dance und wie kriegt nie nicht zu viel. Wie tanz in der Disco, nicht allein. Es war nicht fein, Joe dort zu sehen. Denn Bruch wie nicht allein zu wehen. Wie tanz in der Disco, Disco. Wie tanz in der Disco, nicht allein. Es war nicht fein, Joe dort zu sehen. Denn Bruch wie nicht allein zu wehen. Wie tanz in der Disco, Disco. Und Shanty Chor. Auf Fußmusik oder Techno. Ich tanz und Holz ist Chlor. Ich tanz nicht gern allein, ey. Tanz lieber mit der Lüt. Ich tanz und tanz und tanz und ich tanz und bin nur der Typ. Yeah.